Ersten Gottes Reich ist wie ein Gutsbesitzer. Er ging am Morgen hinaus, um Arbeiter für seinen Weinberg zu suchen. Zweiter, er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Dritter, um die dritte Stunde ging er wieder hinaus. Er sah andere Leute auf dem Markt untätig stehen. Vierter, er sagte zu ihnen, geht auch ihr in den Weinberg. Ich gebe euch, was richtig ist. Fünfter, sie gingen in den Weinberg. Er ging um die sechste Stunde wieder hinaus. Um die neunte Stunde tat er dasselbe. Sechster, um die elfte Stunde ging er wieder hinaus. Er fand andere Leute dort stehen. Er fragte, warum steht ihr den ganzen Tag untätig hier? Siebter, sie sagten, niemand hat uns Arbeit gegeben. Er sagte zu ihnen, geht auch ihr in den Weinberg. Achter, als es Abend war, sagte der Gutsbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter. Bezahle sie. Beginne mit den Letzten und ende mit den Ersten. Neunter, die Arbeiter, die um die elfte Stunde kamen, bekamen alle einen Denar. Zehnter, als die ersten Arbeiter kamen, dachten sie, sie bekommen mehr. Aber auch sie bekamen einen Denar. Elfter, als sie das Geld bekamen, beschwerten sie sich beim Gutsbesitzer. Zwölfter, sie sagten, die Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet. Du hast sie uns gleich bezahlt. Wir haben die Hitze und die Last des Tages getragen. Dreizehnter, er antwortete einem von ihnen, Freund, ich tue dir nichts Falsches an. Wir haben uns doch auf einen Denar geeinigt, oder? Vierzehnter, nimm dein Geld und geh. Ich will dem letzten Arbeiter genauso viel geben wie dir. Fünfzehnter, darf ich mit meinem Geld nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich gut bin? Sechzehnter, so werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Viele sind gerufen, aber wenige sind ausgewählt. Siebzehnter, Jesus ging nach Jerusalem. Er nahm die 12 Jünger zur Seite. Unterwegs sagte er zu ihnen, 18. Wir gehen nach Jerusalem. Der Menschensohn wird den Priestern übergeben. Die Schriftgelehrten werden ihn verurteilen. 19. Sie werden ihn den Heiden übergeben. Sie werden ihn verspotten, schlagen und kreuzigen. Am dritten Tag wird er wieder lebendig. 20. Danach kam die Mutter der Söhne von Zebedäus mit ihren Söhnen zu Jesus. Sie fiel vor ihm nieder und bat ihn um etwas. 21. Er fragte sie, was willst du? Sie sagte, lass meine zwei Söhne in deinem Reich sitzen. Einer soll rechts von dir sein, der andere links. 22. Jesus antwortete, ihr wisst nicht, was ihr wollt. Könnt ihr den Becher trinken, den ich trinken werde? Sie sagten zu ihm, ja, wir können es. 23. Er sagte zu ihnen, ihr werdet meinen Becher trinken. Aber ich kann die Plätze rechts und links nicht vergeben. Mein Vater bestimmt, wer dort sitzen wird. 24. Als die 10 anderen Jünger das hörten, wurden sie ärgerlich auf die zwei Brüder. 25. Jesus rief sie zu sich und sagte, ihr wisst, dass die Herrscher der Völker ihre Macht zeigen. Die Mächtigen beherrschen die Menschen. 26. Bei euch soll es nicht so sein. Wer von euch wichtig sein will, muss euer Diener sein. 27. Und wer von euch der Erste sein will, muss euer Sklave sein. 28. Der Menschensohn kam nicht, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen. Er gab sein Leben als Preis für viele. 29. Als sie aus Jericho gingen, folgten ihm viele Menschen. 30. Zwei blinde Männer saßen am Weg. Sie hörten, dass Jesus vorbeiging. Sie riefen, Herr, Sohn Davids, hab Mitleid mit uns. 31. Die Leute sagten ihnen, sie sollen still sein. Aber die Blinden riefen noch lauter, Herr, Sohn Davids, hab Mitleid mit uns. 32. Jesus blieb stehen und rief sie zu sich. Er fragte, was wollt ihr, dass ich für euch tue? 33. Sie sagten zu ihm, Herr, wir wollen wieder sehen können. 34. Jesus hatte Mitleid. Er berührte ihre Augen. Sofort konnten sie sehen und folgten ihm.